Anlässlich des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il gab es am 15. Dezember die Kundgebungen der Massenorganisationen. An den Kundgebungen beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, des Jugendverbandes, des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und des Frauenbundes, die jugendlichen Studenten Werktätigen der Landwirtschaft und Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft und des Frauenbundes. Auf der Kundgebung der Jugend und Studenten, die vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansu-dae stattfand, schworen die Teilnehmer nach dem Vorlesen vom ersten Sekretär des Zentralvorstandes des Jugendverbandes Jun Yong-nam, gemäß dem Vermächtnis von Genossen Kim Jong-il die Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-un treu zu unterstützen. Auf der Kundgebung der landwirtschaftlich Werktätigen und Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft im Gelbe Unha-Kreis Onchon, Stadt Nampo, und der Kundgebung der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes im Frauenclub in Pyongyang gab es die Referate und Reden.